SWR 2 Hörspielstudio. Auf den älteren Entwurf einer bolivianischen Ballade zurückgreifend, schrieb Günter Eich 1955 ein Stück, das parallel vom NDR und SDR produziert wurde und als Zäsur in seinem Werk erschien, weil es erstmals offen die soziale Frage thematisiert. Hören Sie die Produktion Zinngeschrei, die damals beim SDR Stuttgart entstand. Zinngeschrei, ein Hörspiel von Günter Eich. Musik Rolf Unkel, Regie Otto Kurt. Zinn ist fast silberweiß und erteilt der Haut, wenn man es einige Zeit in der Hand hält, einen eigentümlichen Geruch. Es nimmt leicht kristallinisches Gefüge an und beim Hin- und Herbiegen einer Zinnstange beobachtet man ein eigentümliches Geräusch infolge der gegenseitigen Reibung der Kristalle. Dieses Geräusch wird als Zinngeschrei bezeichnet. Wie viel Indios hat diese Rosenhecke gekostet? Sprich deine sentimentalen Fragen leise aus. Ich bin erst seit kurzem darauf gekommen, dass es die Schönheit nicht ohne Schmerzen gibt. Narr, aber wenn du willst, kann ich deine Erkenntnisse laut verkünden. Ein Gartenfest der bolivianischen Kolonie. Das ist ein passender Ort. Ein Cocktail, die Herren. Danke. Was feiern wir? Die Gründung von La Paz? Den Geburtstag Simon Bolivars? Vielleicht auch nur den Geburtstag des Konsuls. Auf jeden Fall eine Gelegenheit, dass sich alle treffen, die einverstanden sind. Womit einverstanden? Mit der neuen Währung, die du eben eingeführt hast. Eine Rosenhecke, etwa 100 Indios. Sind wir denn einverstanden? Warum lud man uns ein? Verstehst du das? Ein Imbiss gefällig, die Herren. Danke. Im roten Rock die Schwiegertochter des Gesandten, Erbin einiger Zinn- und Kupferminen Bella Paz. Und Rubio. Wo ist der Sohn Rubio? Ich sehe ihn nicht. 17 Minen bei Oruro. Er ist sehr geeignet, ihm ins Gesicht zu spucken. Haltung, Nikolas. Tu, als erbtest du selber. Der Konsul steuert auf uns zu. Ich fürchte, er will freundlich sein. Haltung, Nikolas. Diese jungen Leute sondern sich ab und zeigen finstere Minen. Oh, keineswegs. Sie haben ganz richtig gesehen, Herr Konsul. Na, woran fehlt es? Hey, Conchita, Cocktails für die Herren. Bitte. Zum Wohl. Zum Wohl? Ich kann mir nicht denken, dass Sie sich langweilen. Keineswegs. Ich bilde mir ein, dass einige der schönsten Frauen von Paris an dieser Party teilnehmen. Ist nicht zum Beispiel... Wir denken nach, Herr Konsul. Wie? Ich meine, ist sie nicht entzückend? Entzückend. Erbt sie? Erben? Ach. Ach, jeder erbt irgendwas. Ist es das, worüber Sie nachdenken? Wir denken nach, Nikolas. Warum Sie uns eingeladen haben. Je nun? Gerade uns. Mich, einen simplen Studenten. Mich, einen Journalisten ohne Anstellung, zurzeit Kellner in einem Nachtrestaurant. Meine lieben jungen Freunde, die Einladungen des Konsulats richten sich nicht nach Besitz und Einkommen. Im idealen Fall sollte die ganze bolivianische Kolonie in Paris eingeladen sein. Das ist natürlich nicht möglich. Wir haben uns überschätzt. Wir glauben uns in unserer Bedeutung gewürdigt. Ja, aber gewiss, gewiss, Sie sind die Zukunft unseres Landes. Von Ihnen wird es abhängen. Und so weiter. Meinen Sie, wir hätten mit Ihnen die gleichen Ansichten über die Zukunft Boliviens? Ich zweifle nicht daran, dass Sie ebenso verschieden sind wie unsere Ansichten über die Höflichkeit. Meine lieben jungen Freunde, lassen Sie sich diesen Nachmittag als eine Huldigung an die Jugend gefallen. Zwingen Sie sich zu einem Lächeln. Tut es Ihnen zum Beispiel nicht wohl, die Grazie einer jungen Dame zu bewundern, die über den Rasen dort geht? Mademoiselle Isabella gehört dem Ballett der Oper an. Ah, und dort sehe ich eben den jungen Rubio. Wollen Sie ihn kennenlernen? Rubio? Rubio, der Sohn. Er studiert seit einem Jahr in Paris. Ich hatte schon lange den Wunsch, ihn kennenzulernen. Herr Rubio, ich begrüße Sie. Oh. Guten Tag. Guten Tag, Herr Konsul. Und darf ich Sie gleich mit zwei jungen Landsleuten bekannt machen? Das ist Herr Salinas, Student der Rechte. Dies Herr Wallera, Journalist. Kellner, bitte. Und Sie sind Herr Rubio, Sohn des großen Rubio. Ihr Vater besitzt, wenn ich nicht irre, 17 Minen, in denen Kupfer, Zinn und Wismut gefördert werden. Sie wissen es fast genauer als ich. Ja, 57.000 indianische Arbeiter. Das ist zu viel. 7.000, glaube ich. Herr Rubio hält immer noch die Hand zur Begrüßung. Ich zähle die Toten mit. Die 50.000, die an Tuberkulose, an Unterernährung, an allgemein schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen zugrunde gegangen sind. Ich freue mich, dass ich Sie endlich sehe, Herr Rubio. Und Ihnen sagen kann, dass ich Sie und Ihre ganze Sippschaft verachte. Nehmen Sie ruhig Ihre Hand weg. Ich schlage nicht ein. Das Blut ist nicht abzuwaschen. Bonsoir. Bonsoir. Weiterhin einen guten Verlauf Ihres Festes, Herr Konsul. Ich drehte mich um und ging weg. Und der junge Rubio? Ich glaube, er war zu verblüfft, um sich gleich auf mich zu stürzen. Ich hätte dabei sein mögen. Gewiss, die Szene war nicht schlecht. Jedenfalls selten für den jungen Herrn, dem alle die Stiefel küssen. Es hätte eine hübsche Prügelei geben können. Eine vom Opernballett war dabei, sagst du? Das Niedrigste war ich. Ich werde bestimmt einmal woanders tanzen als hier im Schönheitsballett. Obwohl es mir nichts ausmacht, mich so zu drehen, dass ich die Kleider verliere. Ich möchte so weit kommen, dass ich selber bestimmen darf, wann sie fallen. Was hatten Sie an? Ich habe nicht genau hingesehen. Immer nur Gedanken aus Zinn. Oh, das ist schade. Und er? Wie sieht er aus? So südamerikanisch wie du? Rubio? Interessiert er dich? Wenn ihr euch ähnlich seid. Vielleicht hätte ich ihm auch gefallen. Ihm willst du gefallen? Besonders dir, aber eigentlich allen. Was ihn betrifft, musst du dich beeilen. Er lebt nicht mehr lange. Ist er krank? Als ich heute Morgen nach Hause kam, da warteten zwei Herren auf mich. Zwei sehr ernste, schwarz gekleidete Herren. Wie? Schon gestorben? Du Dummes. Ich werde mich mit ihm duellieren. Duellieren? Na, hast du gedacht, Beleidigungen schmeckten ihm wie Champagner? Aber du konntest doch ablehnen. Ich schieße ganz gut. Vielleicht schießt er besser. Das wäre kein Grund. Er schießt bestimmt besser. Er hat nichts zu tun. Du musst Tabletts tragen bis in die Frühe. Hast keine Nachtruhe, bist nervös. Bestimmt zittert deine Hand. Der Millionärssohn wird sich mit einem Kellner duellieren. Siehst du nicht ein, dass man diese Pointe nicht auslassen kann? Lohnt es sich, für Pointen zu sterben? Sei zuversichtlich, mein Herz. Ich bin es nicht, der schießt. Nicht allein. Die Toten helfen mir. Deine 50.000 verhungerten Indios, die es nicht einmal geschafft haben, selber am Leben zu bleiben? Werden sie den Lauf ausrichten? Deinen Finger krümmen? Ja, das werden sie tun. Vor allem, sie werden mich ruhig machen. Mein Herz wird nicht um einen Schlag schneller gehen. Ihn aber werden sie beunruhigen. Ihn werden sie den Zweifel ins Ohr flüstern. Tag und Nacht. Ich halte nichts von deinen Verbündeten. Er hat bessere. Ein paar Millionen Franken. Was ist das für Musik, Schack? Schönberg, Herr Rubio. Ich hatte mir erlaubt, in meinem Zimmer eine Platte aufzulegen. Schönberg, so. Findest du es nicht kalt? Ich habe den Heizofen bereits angestellt. Und die Musik? Ziemlich. Aber was kalt ist, wärmt besser. Hier ist die Post. Ich hoffe, es ist dir klar, warum ich heute den ganzen Tag nicht zu Hause war, Jacques. Nicht klar, aber ich habe eine Vermutung. Nun? Sie übten Pistolenschießen. Ach, was für eine Idee. Ein guter Sport. Er zieht zur Konzentration. Mach die Hand ruhig. Heraus mit der Sprache, Jacques. Kombination, Herr Rubio. Ich habe viel Agatha Christie gelesen, auch Colin Doyle. Und das ergab in meinem Fall? Ganz exakt, Pistolenschießen. Aber wozu? Warum nicht Boxen, Florettfechten, Hochsprung? Herr Rubio, das Nachdenken darüber habe ich auf morgen verschoben. Heute benützte ich die Gelegenheit... Deswegen eben blieb ich weg. Wenn du einmal zu den Unsterblichen gezählt wirst, soll es nicht heißen, dass ich deinen Ruhm verzögert habe. Ich weiß nicht. Man hat in dieser Hinsicht Depressionen, wenn man auf die 70 geht. Immerhin, es war kein schlechter Tag. Ein Gedicht? Ein Gedicht, Herr Rubio. Sag's mir, mein Alter. Wollen Sie nicht vielleicht erst wissen, wer angerufen hat? Nein, nein. Gedichte sind wichtiger. Danke. Der Titel steht noch nicht fest. Ich nenne es vorläufig Kurz vor Mitternacht. Kurz vor Mitternacht. Hinter verhangenen Scheiben wird das Schaufenster geordnet. Ich glaube nicht, dass wir leben. Es ist der Tag, den wir zurückwünschten. Am Morgen ermutigte uns der Seifengeruch. Mittags kam der Zweifel zu Gast. Er wohnt jetzt in unseren Zimmern, die wir verlassen haben. Bald wissen wir, was hinter den Tüchern ist, wenn der Tag vorbei ist, der uns wiedergegeben war. Das ist nicht sehr tröstlich, mein Poeta. Die Absicht, Sie zu trösten, Herr Rubio, lag mir fern. Schade. Ein schlechtes Gedicht, das Sie auf solche Gedanken bringt. Sagen wir, ein schlechter Zuhörer. Heute Vormittag, 11.15 Uhr, rief Herr Paul an. Er wollte wissen, was Sie heute Abend vorhaben. 12.20 Uhr, Anruf Madame Decoux. Sie hofft, Sie heute Chez Antoine zu sehen. Sie werden ferner gebeten, den heutigen Abend zu verbringen mit Herrn Campeau, der Sie für eine Erfindung auf dem Gebiete des Signalwesens im Eisenbahnverkehr interessieren möchte. Weitere Anrufe erfolgten kurz vor fünf. Mittags kam der Zweifel zu Gast. Die Namen der übrigen Anrufenden sind in dieser Aufstellung notiert. Bitte. Er wohnt jetzt in unseren Zimmern, die wir verlassen haben. Ich glaube, das ist gut. Ja, finden Sie? Dann war vielleicht der Tag nicht vergeblich. Das widerspricht dieser Aufstellung ebenso wie deinem Gedicht. Ich habe nicht gesagt, was hinter den Tüchern ist. Verkriech dich nicht hinter deine Worte. Jedenfalls musst du zugeben, dass diese Aufstellung von Telefonanrufen eine merkwürdige Ähnlichkeit mit deinem Gedicht hat. Diese Feststellung ehrt den Leser. Den Dichter, Jacques, den Dichter. Danke, Herr Rubio. Ich sehe, dass Sie sich auf Lyrik verstehen. Halt. Hier in deiner Aufstellung kommt ein Posten vor, auf den ich mir keinen Vers machen kann. 7.30 Uhr, Anruf Calvo. Der Sekretär Ihres Vaters ist gemeint. Zurzeit in London, nicht wahr? Zurzeit in Paris. Soll das heißen? Nein, Herr Calvo ist, wenn ich ihn recht verstanden habe, allein aus London gekommen. Er kündigte den Besuch Ihrer Mutter an. Meine Mutter nach Paris? Wahrscheinlich morgen. Herr Calvo ist hier, um Zimmer zu bestellen. Ach, offenbar sind bisher weder das Telefon noch der Telegraph erfunden. Mir scheint, Sie glauben Herrn Calvo nicht. Sieh in die Blumenvase. In die Blumenvase? Ist kein Abhörapparat darin? Sieh in den Eisschrank, den Ventilator. Herr Calvo war nicht hier, er hat nur telefoniert. Du unterschätzt Herrn Calvo. Keineswegs. Er äußerte sehr beachtliche Gedanken über den mangelhaften Stil von William Faulkner. Ich wusste nicht, dass ihr euch kennt. Nur telefonisch. Beachtliche Gedanken über Faulkner. Aber um Zimmer zu bestellen, fliegt er nach Paris. War er es etwa, der dich auf das Pistolenschießen brachte? Keineswegs. Aber er fragte, ob sie schon vom Schießplatz zurück wären. Ich muss zugeben, dass mir Herrn Calvos Frage nicht überraschen kann. Auch ich, lieber Jacques, höre allmählich auf, Überraschung zu empfinden. Nicht einmal, wenn es schon in der Zeitung stünde. Was? Das Duell. Bald wissen wir, was hinter den Tüchern ist. Das ist im Ganzen gesehen doch recht tröstlich. Nicht wahr? Es ist etwas an dem Gedicht. Aber die Einzelfälle sind zum Verzweifeln. Zum Beispiel Herr Calvo. Diese charmante Viper im Dienste meines Vaters. London? Hallo, London. Hier ist Calvo. Hallo? Hier ist Calvo. Einen Moment. London kommt sofort. Na, endlich. Sekretariat Rubio? Ach, was Sie nicht sagen, Senorita Pardo. Und denken Sie, wer hier ist? Hier spricht Paris. Paris soll 3 Millionen Einwohner haben. 4, genauer gesagt, meine Taube. Aber von allen kommt nur einer in Frage. Das meinen Sie? Ach, es ist nicht schön in Paris. Ich fand es immer sehr schön. Ich wünschte, ich wäre in London. Es ist nicht schön in London. Wir sind uns also einig. Ich dachte, wir sagen das Gegenteil. Ich möchte in London sein, weil Sie in London sind. Und warum möchten Sie in Paris sein? Sagte ich, dass ich in Paris sein möchte? Mir scheint, Sie erwidern meine Liebe nicht. Sie haben sie mir telefonisch schon zu oft erklärt. Aha. Herr Calvo, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Telefonspesen etwas niedriger halten sollten. Hinweis von Herrn Rubio? Vorläufig von mir. Danke, mein Herzblatt. Was gibt es sonst von Bedeutung? Es scheint, dass wir noch 2-3 Monate bleiben. Ach, jede Nacht habe ich den Angstraum La Paz, Zinnminen. Vielleicht auch 4 Monate. Mein Herz schlägt höher. Unmöglich. Sie haben keinen. Ich beweise es Ihnen, wenn Sie nach Paris kommen. Schade, dass Sie es nicht beweisen, wenn Sie nach London kommen. Es gibt Städte, die sich für solche Beweise nicht eignen, meine Taube. Erinnerten Sie mich nicht eben an die Telefonspesen? Also, zur Sache. Leider weiß man nicht, welches eigentlich die Sache ist. In unserem Fall doch wohl ein Diktat. Ach, wenn Sie meinen... Bitte? Paris und das Datum. Und so weiter? Nicolas Valérat, 26 Jahre, Sohn eines Schriftsetzers in La Paz. Mhm. Nach Absolvierung der Schulen in La Paz, Studium in Lima, Mexiko, London, Paris. Nationalökonomie, Philosophie, Rechtswissenschaft. Das Studium scheint aus einem Fonds der Gewerkschaften bestritten zu sein. Nach Abschluss des Studiums Redaktionsvolontär an der Humanité. Später gelegentliche Verwendung als Lokalreporter. Keine feste Stellung mehr in der Presse. Seit fast einem Jahr Nachtkellner. Spielt eine Rolle unter den jungen südamerikanischen Studenten in Paris. Ist offenbar Wortführer einer revolutionären Gruppe, die ohne feste ideologische Bindungen reale politische Ziele in Bolivien hat. Anscheinend ist weitgehende Sozialisierung des großen Minenbesitzes ein Hauptziel. Valera ist nach Begabung, Einfluss und Zukunftsmöglichkeiten ernst zu nehmen. Seine Schwäche scheint der Mangel an Feinheit und Diplomatie. Ah, das fiel Ihnen besonders auf. Mangel an Feinheit und Diplomatie. Oh, Ironie, meine Holde. Ich habe den Eindruck, dass wir uns ausgezeichnet verstehen könnten. Carmen. Nicht wahr? Sie heißen Carmen. Victoria. Wussten Sie das nicht? Nein, leider nicht. So wenig kennen wir uns. Es ist traurig. Der letzte Satz aber hieß... Ja, schreiben Sie. Mehrere Stellenangebote hat Valera ausgeschlagen. Es macht den Eindruck, dass er Paris ungern verlassen möchte. Punkt. Fertig? Oh, es wäre eigentlich ein passender Abschluss, nicht? Aber das Duell? Ja, das Duell. Und deswegen schreiben wir noch... Ich sehe Valera heute Abend. Der Kalbsbraten war gut, aber nicht außergewöhnlich. Die Pommes frites eine Spur zu wenig knusprig. Ich werde es dem Koch bestellen. Zu spät, ich habe sie bereits gegessen. Wünschen Sie mit einer der Damen eine Flasche Sekt? Mit einer der Damen, die schon mit mir essen wollten? Verzeihung, aber warum kommen Sie dann in ein Nachtlokal? Ihretwegen. Meinetwegen? Wollen wir eine Flasche Sekt zusammen trinken? Das geht leider nicht, weil ich bedienen muss. Sprechen Sie mit dem Wirt. 3 Flaschen, wenn Sie mithalten. Das macht einen schlechten Eindruck. Wenn wenigstens eine der Damen dabei wäre. Wenn es durchaus sein muss. Paulette! Aha, Sie kennen sich aus. Ja, ich habe eine Schwäche für Frauen, die Paulette heißen. Und überall heißt eine so. Ja? Paulette, hier, der Herr hat ein Auge auf dich geworfen. Oh, nur eins? Trinken wir darauf? 3 Flaschen, wenn ich Sie recht verstand. Mindestens 3. Und noch 3 Flaschen für die unversorgten Damen. Jawohl, sofort. Ein so weiches Herz für Frauen, mein Liebling? Was das betrifft, bin ich wie Wachs. Nicht wahr? Du möchtest schöne Kleider haben, eine schöne Wohnung und ein Auto. Was ist wunderbar erraten? Es grenzt an Zauberei. Das ist alles möglich. Ich habe ein kleines Geschäft mit ihm vor. Ich dachte, mit mir? Du musst selber sehen, was du dir von dem Kuchen abschneiden kannst. Halt jedenfalls den Mund und am besten noch die Ohren. Ich werde die fleischgewordene Dummheit sein. So, bitte. Es ist gut, Herr Valera, dass die charmante Paulette neben uns sitzt. Ja? Das demonstriert, dass es nichts Geheimnisvolles ist, was ich Ihnen vorzuschlagen habe. Allmählich wird mir klar, um was es geht. Das erspart mir viele Vorreden. Zum Wohl. Alle Duellanten sollen leben. Welch verständnisvoller Trinkspruch. Täuschen Sie sich nicht. Es ist kein Vorschlag, sondern ein Test. Natürlich. Da es ja ohnehin von den Einzelheiten abhängt, ob man sich über das Grundsätzliche einigt. Ihr Zynismus sieht die Welt nicht richtig. Möglich, aber ich bin immer gut damit gefahren. Oh, der Herr hat nichts mehr zu trinken. Sie kommen also von Herrn Rubio? Sie haben es erraten. Das Duell soll nicht stattfinden. Duell? Ach, wenn ich nur nicht entsetzlich dumm wäre. Ich möchte auch wissen, wovon ihr sprecht. Ein Duell? Wer hat wen erschossen? Sagen Sie Herrn Rubio, dass ich ihn für einen Feigling halte. Das ist schon wieder ein Grund für ein Duell. Herr Valera, darf ich Ihnen im Voraus sagen, dass ich Ihnen heute Abend nichts übel nehme? Und wollen Sie einverstanden sein, dass auch Sie mir nichts nachtragen? Zum Beispiel, wenn ich Sie im Laufe des Abends und in der Hitze des Gesprächs etwa einen Dummkopf nennen würde? Ach, das darfst du ruhig sagen. Nikolaus nimmt nichts übel. Halt den Mund, Paulette. Wie? Mir den Mund verbieten? Was fällt denn dir ein? Um es also klarzustellen, ich komme natürlich von Herrn Rubio Senior. Es wird das Recht jedes Vaters sein, seinen Sohn daran zu hindern, einen Menschen zu töten. Oder selber getötet zu werden. Ganz recht. Naja, jetzt verstehe ich alles. Bei einem Duell kommt es nur darauf an, ob man schießen kann. Du sollst nicht so schnell trinken, Paulette. Oh, es steht dir sehr gut. Und außerdem hat sie recht. Manuel Rubio schießt ausgezeichnet. Über diesen Fall brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Die andere Möglichkeit, Sie bleiben Sieger. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass Ihnen das viel Ärger bereiten würde, Herr Valera? Ich glaube, das ärmste Leben in Paris wäre ein Ferienaufenthalt dagegen. Sie würden leben wie eine Kellerasse. Ich will den Zynismus auf die Spitze treiben und von den Einzelheiten sprechen. Na, das ist wahrscheinlich viel gemütlicher. Man soll den Kapitalismus schädigen, wo es geht. Wenn Herr Rubio unbedingt zahlen will, lassen Sie ihn doch zahlen. Kein Geld hat einen schlechten Geruch, wenn es der revolutionären Bewegung zugutekommt. Ich finde, dass man sich nur über die Summe einigen muss. Paulette trifft mit ihrem gesunden Verstand immer das Richtige. Summe. Ein gutes Wort. Warum trinkt man eigentlich nichts? Du bist auch ein ganz Gescheiter. Sofort gemerkt, dass kein Sekt mehr da ist. Genug. Ich habe genug. Gar nichts hast du. Hunger, leider sind wir. Das ist ja einfach fies, dass alles mich kaufen wollen. Weißt du, Nikolas, ich verschwinde mal für einen Moment. Ich glaube, ich störe. Mach's nicht so billig. Und doch, Manuel, es ist mir, als freutest du dich nicht. Mama, es ist wunderbar, dass du in Paris bist. Aber versteh mich recht. Ich habe das Gefühl, du bist nicht von selber gekommen. Sondern? Ein anderer kam in deiner Person. Manuel, Manuel. Mama, Mama, ich wollte dich nicht kränken. Meine liebe, gute Mama. Also gut. Rosa hat mich geschickt. Rosa? Ich tue nichts ohne Rosa. Aber Mama, eine alte Indianerin aus dem bolivianischen Hochland, keine Ahnung vom Alphabet. Das gerade ist es. Hast du sie etwa mit hierher nach Paris genommen? Und willst du behaupten, dass du mit ihr im Ritz wohnst? Warum soll Rosa nicht auch Paris sehen? Mama, ich bewundere dich. Ich würde es nicht wagen, mit Rosa ins Ritz zu ziehen. Riecht sie nicht ein bisschen? Ach, das schadet doch dem Ritz nichts. Also, deine alte Amme bestimmt auch in Europa über dich. Nicht Rosa, sondern die Karten. Und was sagt ein Herzdame Karo 9, Pik 7? Du seist in Gefahr. Ach, hattest du Rosa etwas erzählt? Wovon? Mama, wir wollen nicht um die Sache herumreden. Du hältst die Rosa, um dir selber sagen zu können, du richtest dich nach ihren Karten. Du täuschst deine Freiheit vor, die du nicht hast. Und du zeigst mit dem Finger dahin, wo der Zwang nicht ist. Ich verstehe dich nicht, Manuel. Ich denke seit einiger Zeit viel über Papa nach. Wieso muss man über ihn nachdenken? Nein, ich glaube, es ist besser, man tut das nicht. Man gehorcht ihm nur, nicht wahr? Selber ist man nichts mehr, nur das, was er ist. Riet er dir nicht, nach Paris zu fahren? Ich äußerte den Wunsch. Meine gute Mama! Ach, einen schlechten Sohn hast du. Oh, Manuel, behalte ich ihn immer. Was soll das, Mama? Hast du Angst wegen... Angst überhaupt. Rosa sagt... Was sagt Rosa? Nichts. Konnte ich das widerspruchslos hinnehmen? Er hat ja nicht nur mich beleidigt, auch Papa, die ganze Familie. Ja. Die Post, Herr Rubio. Danke. Gestattest du, Mama? Lies nur. Was macht eigentlich Calvo in Paris? Hast du einen Brief von Calvo? Nein. Wahrscheinlich verhandelt er mit Banken oder Kaufleuten oder... Ich weiß es nicht. Interessiert es dich? Es hätte mich interessieren sollen. Der Brief ist von Herrn Valera. Darf ich dir vorlesen? Ja, bitte. Offenbar In einem Augenblick der Zerstreutheit habe ich Ihre Duellforderung akzeptiert. Ich widerrufe hiermit diese Zusage. Natürlich wäre es nicht schade, wenn Sie der Welt verloren gingen. Mich aber braucht mein Vaterland. Und die Jugend Boliviens würde es mir nicht verzeihen, wenn ich dem Wunsch der Blutsauger folgend mich vor die Pistole eines Müßiggängers stellte. Na? Unverschämt, Manuel. Aber für mich sehr beruhigend. Und mich macht es traurig. Traurig? Du bist mit in dem Spiel, das mit mir getrieben wird. Meinst du, ich bemerkte Calvo nicht hinter diesem Brief? Ich bin nicht Calvo. Aber du hast davon gewusst. Offenbar ist er doch zu keinem anderen Zweck nach Paris gekommen, als um das Duell zu hintertreiben. Danke, dass du wenigstens nicht widersprichst. Ich habe kein Leben, Mama. Ich werde an Drähten gezogen. Du übertreibst, Manuel. Es bleibt mir nichts weiter übrig, als hinzugehen und ihn zu verprügeln. Für die Müßiggänger, für die Blutsauger, für die 50.000 Indios. Wofür? Die 50.000 Indios, die wir auf dem Gewissen haben. Hat er das gesagt? Wusstest du es nicht? Ich habe sie nicht auf dem Gewissen. Aber Mama, du brauchst dich doch nicht zu verteidigen. Diese Verleumdungen sind doch zu absurd. Es beruhigt mich, dass du das sagst. Ach, Manuel, ich bin ein bisschen müde. Ich bring dich ins Hotel, Mama. Hallo, London. Einen Moment, London kommt sofort. Hallo, Senorita Pardo. Holde Kollegin Calvo ist da. Schlägt ihr Herz höher? Nein. Bitte, wer ist denn da? Sekretariat Rubio, bitte sprechen Sie. Ja, hier ist Calvo. Wie geht's, Senorita? Alles in Ordnung? Etwas Neues? Hallo. Hören Sie mich nicht? Sekretariat Rubio, bitte sprechen Sie. Ich fragte, wie es Ihnen geht, ob alles in Ordnung ist, ob es etwas Neues gibt. Geht mir gut, es ist alles in Ordnung, es gibt nichts Neues. Senorita Pardo, sind Sie das überhaupt? Hier ist nicht Senorita Pardo. Bin ich falsch verbunden? Sie sind richtig verbunden, Herr Calvo. Ach, eine neue Kollegin offenbar. Ich freue mich, Sie zu hören. Wo ist Senorita Pardo? Senorita Pardo ist nicht mehr in dieser Stellung. Oh, gestern war sie es noch. Möglich. Ich habe also jetzt mit Ihnen zu tun. Hier ist Calvo. Haben Sie meinen Namen schon gehört? Ich bin orientiert und erwartete Ihren Anruf. Welche Nachricht kann ich an Rubio übermitteln? Das Duell findet nicht statt, das genügt für heute. Die Direktiven von Herrn Rubio erhalten Sie diesmal schriftlich. Sie enthalten die näheren Anweisungen über die Fühlungnahme mit Herrn Wallera. Ich nehme an, dass Sie der Brief heute noch erreicht. Schluss. Moment. Noch etwas? Ich würde nun eigentlich gern wissen, mit wem ich spreche. Ich heiße Pilar. Auf Wiederhören, Herr Calvo. Verdammt. Wenn die mit einem spricht, da fühlt man einen Strick um den Hals. Ja, summt. Schnell, wirf die Karten. Geld ins Haus. Ach, geht schon, kämpft da. Reisen, viele Reisen. Willst du zeigen, wie unnütz die Karten sind? Am besten ist, man erfährt nur, was man weiß. Es stärkt den Glauben. Ja, doch, ja, doch. Es ist sehr beruhigend, dass das Leben keine anderen Einfälle hat. Die Fahrstuhltür. Rosa, sag's ihr, kommt, sag's. Links die Trauer, Signora. Rechts der Verlust. Und das Glück? Zu viel Pik, Signora. Es ist ein Fehler vom lieben Gott, dass es ebenso viel Pik wie Herz gibt. Es ist die Gerechtigkeit in der Schöpfung, die uns erbittert. Oh, sag das Glück, Rosa. Ich weiß nichts. Herein. Mama! Manuel. Aber der junge Herr, Signora, trägt das Glück unter den Sohlen. Danke, Rosa. Einen Dreifuß hätte ich dir mitbringen sollen, Rosa. Stattdessen nur ein Päckchen Tabak. Vielleicht kann auch der Rauch weiß sagen. Danke, junger Herr. Ich will gleich in mein Zimmer gehen und den Tabak kosten. Das Programm, Mama? Wenn du mich begleiten könntest, ein paar Einkäufe. Gut, wir essen irgendwo in der Stadt. Und ich möchte mich amüsieren. Wie macht man das? Das ist furchtbar schwer, Mama. Oh, habe ich dir meine Talentlosigkeit vererbt, armer Sohn. Aber Moulin Rouge soll rasend komisch sein. Das beruhigt mich. Und die Laster, Manuel, wo sind die Laster? Beim Gemüsehändler um die Ecke, aber du kannst natürlich auch in ein Nachtlokal gehen. Zum Beispiel weiß ich jetzt, wo Herr Valera Kellner ist. Du wirst nicht hingehen, Manuel. Bitte. Ich werde nicht hingehen. Deine Bereitwilligkeit ist mir verdächtig. Er warf mir 50.000 Indios vor. Ach, Manuel, man muss mir nur lange genug sagen, dass ich eine Mörderin bin. Und zuletzt erinnere ich mich sogar an die Einzelheiten. Ach, Mama, ich fürchte, es genügt schon, ein Sohn oder ein Enkel zu sein. Das ging ja auch mich an. Ja, Mama. Verzeih diese Gedanken. Ich möchte gerne mit Papa darüber sprechen. Ich möchte gern über vieles mit Papa sprechen. Du kannst es leicht. Ich weiß nicht. Was? Ich glaube, ich kann es nicht. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Oft ist mir, als wäre er gar nicht der, den ich kenne. Das wird mit den Jahren stärker. Als wäre er noch ein anderer, den ich nie gekannt habe und nie kennenlerne. Dem sagt er weiter, was ich sage. Aber ich fürchte, von dort kommen keine Antworten. Müssten Sie gerade von dort herkommen? Ja. Auch die Indios? Das sind nicht meine Fragen. Kann man solche Fragen auslassen? Wenn man die Antworten weiß. Ich frage also dich. Eine ist das Minenkrankenhaus in Oruro. 350 Betten, 17 Ärzte, Laboratorium, 100 Personen, Pflegepersonal. So viel Einzelheiten weißt du? Noch viel mehr, wenn du willst. Welche Gründe mag er gehabt haben? Es ist des Nachdenkens wert. Wieso fragst du mich aus? Sagtest du nicht, du wüsstest die Antworten? Aber du fragst wie ein Fremder. Ich bin sozusagen Valera. Vielleicht missverstehst du mich. Ich meine keine Entfremdung. Es ist alles, wie es immer war. Nur bemerke ich, dass es nie so war, wie ich meinte. Wir sprechen, als wäre er unerreichbar. Ist es. Es führt kein Telefondraht zu ihm. Kein Flugzeug, kein Auto. Und er ist stumm, taub und blind. Ich brauche ihn, Mama. Versuch es ich nicht. Ich bin in Not, wirklich. Mein Sohn, mein Sohn. Er muss es mir sagen. Dein Vater ist ganz ohne Schuld. Jetzt sind wir nahe daran, Mama. Es gibt also eine Schuld. Mama, was ist mit den Indios? Alles maßlos übertrieben. Gab es niemals Gewalt? Es gibt Anschuldigungen, aber keine Beweise. Und keine Beweise dagegen. Warum weicht Papa mir aus? Und wie ist es mit der Zahl? Vielleicht nur 20.000? Du quälst mich, Manuel. Hat es Papa beunruhigt, als er die Minen erbte? Was hätte er denn tun sollen? Er war der einzige Sohn. Ich bin auch der einzige Sohn. Und weißt du etwas Besseres? Ich denke darüber nach. Draußen ist Sonne, Manuel. Komm, das Zimmer bedrückt mich. Ich bedrücke dich. Verzeih, Mama. Vielleicht ist es auch die Stadt. Eine triste Stadt. Man sagt, sie sei schön, Mama. Ich verspreche dir heute kein Wort mehr, das dich traurig machen könnte. Rosa sagt, du trägst das Glück unter den Sohlen. Der Spruch könnte vieldeutig sein. Überlass jetzt Rosa ihrem Tabakrauch. Ach, Manuel, ich möchte so gern glücklich sein. Alle denken, du bist es. Ich auch. Komm, einkaufen, Mama. Ein Kleid. Vielleicht ist es das. Nein, ein Hut. Hüte fand ich immer sehr tröstlich. Wie neulich, Herr Valera. Sekt für die Damen, Paulette und Sie haben einen Tisch. Sehr wohl, Herr Calvo. Paulette? Ach, endlich ein lieber Gast. Um was für ein Duell handelt es sich heute? Ich wäre bereit. Sekt. Er ist diesmal besser gekühlt. Es ist rasend lustig hier. Das könnte im Graf nicht lustiger sein. Schwarz nicht, Paulette. Der Herr ist in Geschäften hier. Sehe ich so aus? Du siehst immer so aus, Liebling. Wir werden schnell eilig sein, Valera. Eine Sache, die in Ihr Fach schlägt. Das ist bei einer Party sehr wichtig. Herr Valera ist Journalist. Es würde mich verwundern, wenn ich als Journalist bei Ihnen eine Arbeit hätte. Strengste Verschwiegenheit natürlich. Das hört sich schlecht an. Hat er sich nicht schon mal bewährt? Was mich betrifft, ich bin betrunken und auch sonst langsam von Auffassung. Oder sollte ich annehmen, dass irgendetwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit geregelt worden ist? Doch, ich wäre froh. Ja, man hat merkwürdige Anwandlungen. Lassen Sie mich sagen, worum es sich handelt. Stärke dich vorher mit einem Schluck. Um eine Denkschrift. Eine Jubiläumsschrift. Ah. Die Minen seit 75 Jahren im Familienbesitz. Das ist der Anlass. An sich kein schlechtes Thema. Nicht wahr? Eine Gelegenheit, alles zu schreiben, was man auf dem Herzen hat. Lyrik ist natürlich nicht gemeint. Viel Fotos vor allem. Die sozialen Errungenschaften, das Bergwerkskrankenhaus in Oruro, Assistentin am Mikroskop, Erholungsheime, Fußballplatz, Tanz unter Lampions, Freude auf allen Gesichtern. Im Text Zahlenmaterial, gut verteilt. Man denkt, man lese einen Badeprospekt und behält Zahlen. Ich verstehe. Alles Material steht Ihnen natürlich zur Verfügung. Ich dachte, dass die Aufgabe Sie reizen könnte. Es lohnt sich. Jetzt ist der Moment gekommen, wie ich gehen muss, nicht wahr? Bleib. Aber Herr Calvo sagt, es lohnt sich. Zahlen machen mich melancholisch. Du wirst keine Zahlen hören. Was dann? Dass ich Herrn Calvo abweise. Bitte? Herr Wallerreich garantierte Ihnen strengste Diskretion. Dass ich das Duell absagte, das lässt sich noch begründen. Das hier ist Lumperei. Es gibt Millionen Menschen, die Dinge tun, für die sie nicht sterben würden. Sind sie alle Heuchler und Lumpen? Ich rede von Dingen, für die ich leben will. Das hört sich gut an. Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Leben und sterben, alles der gleiche Topf. Paulette, dein Geschwätz bringt mich ganz durcheinander. Ich sage dir, stärke dich. Sie hat etwas Überzeugendes, unsere Paulette. Ihr seid euch einig? Schon lange. Ach nein. Ich will Sie nicht länger damit belästigen, Herr Valera. Missverstehen Sie mich nicht, Herr Calvo. Es lag mir fern, Sie zu beleidigen. Ich fühle mich nicht beleidigt, aber die Sache eilt. Wenn Sie ablehnen, ist es schade um die Zeit, die ich hier verbringe. Ach, bleiben Sie ruhig noch ein bisschen. Die Rechnung, bitte. Wie lang sollte der Text sein? 10 Schreibmaschinenseiten. Vielleicht weiß ich jemand anderen. 6 Flaschen, nicht wahr? Sagen wir, $1,000. Für 6 Flaschen? Für 10 Seiten? Sagen wir für 6 Flaschen. Einverstanden, Herr Valera? Dein Auftritt, Paulette. Gerade wo es spannend wird. Schade. Ich vermute, es sind Kreislaufstörungen, Herr Rubio. Ein Schwindel erfasst mich, dass ich mich am Türpfosten festhalten muss. Geh zum Arzt. Gleich heute. Ich wäre schon gegangen. Aber dann, wenn ich mich am Türpfosten halte, merke ich plötzlich, dass sich der Boden bewegt. War nicht ein Erdbeben in diesen Tagen? Ich habe nichts bemerkt. In der Zeitung stand auch nichts. Ich meinte, die Vasen auf dem Kamin hätten sogar geklirrt. Dann verwerfe ich auch wieder den Gedanken an das Erdbeben. Denn ich merke, wie ich mit den Füßen einsinke. Das Parkett ist eine Art Moor oder Triebsand. Ich verstehe, das Ganze ist ein Gedicht. Zieh den Zettel aus der Tasche, Jacques, lies es vor. Herr Rubio, das Altwerden ist kein Gedicht. Ich denke zurzeit über einen Roman nach. Aber ich komme über den Anfang nicht hinweg. Der Anfang ist immer das Leichteste. Aber was nachher? Das scheint eine Beobachtung zu sein, die ins Allgemeine zielt. Ich meinte sie nur speziell. Wie finden Sie zum Beispiel das? Jemand auf einer Autoreise, vielleicht auch mit seiner Frau oder seiner Freundin. Wochenende, Sie finden kein Hotelzimmer, schließlich irgendwo auf dem Dorf. Eben sprechen Sie mit dem Wirt, da geht das Telefon. Der Mann wird verlangt. Aber es weiß doch niemand, dass er dort ist. Ja, das ist das Merkwürdige. Niemand weiß, dass er dort ist und dennoch wird er angerufen. Von wem? Aber Herr Rubio, ich hätte Ihnen mehr Verständnis zugetraut. Ich hoffe, das ist nicht auch ein metaphysischer Anruf. Sag auf jeden Fall, dass ich verreist bin. Hier bei Rubio? Hier, Calvo. Ich nehme an, dass Sie Herrn Rubio sprechen wollen. Wenn er nicht da ist, auch Sie. Also mich. Haben Sie ein literarisches Thema? Wo ist er denn? Verreist. Ich glaube Riviera. Er ließ keine Adresse zurück. Riviera? Das ist merkwürdig. Während seine Mutter in Paris ist? Vielleicht ist sie auch an der Riviera. Nein, das ist sie nicht. Das ist alles merkwürdig. Finden Sie nicht auch? Es ist alles so merkwürdig, dass es einem gar nicht mehr auffällt. Doch, mir fällt noch einiges auf. Der Stil von Faulkner. Telefonieren Sie manchmal mit London? Sehr selten. Früher meldete sich immer Senorita Pardo, aber sie ist nicht mehr da. Jetzt ist eine Pilar da. Kennen Sie sie? Pilar? Ist das ein Vorname? Wenn ich das wüsste. Ich weiß eben gar nichts und das irritiert mich. Aber vielleicht weiß Herr Rubio etwas. Was er weiß, hat er mitgenommen. Ich habe schon manchmal gedacht, wie gut es wäre, wenn man dergleichen abgeben könnte wie einen Koffer. Einen Koffer? Monsieur Jacques, packen Sie einen solchen Koffer für mich zusammen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Alles über die Dame Pilar. Ist die 20 oder 50? Mag sie Schokolade, wovor hat sie Angst, ist sie musikalisch und so weiter und so weiter. Rufen Sie sie an, unter irgendwelche Vorwänden. Ich bin dankbar für die geringsten Details, die luftigsten Impressionen. Ich wusste nicht, dass Sie so erhabener Gefühle fähig sind. Wie? Haben Sie sich in Ihre Stimme verliebt? Sozusagen. Ja, das kommt vor. Erinnern Sie sich an die Stelle bei Gautier? Toi qui meurs moi? Natürlich, überhaupt ein Gespräch über literarische Gegenstände. Vielleicht treffen wir uns, wenn Sie den Koffer gepackt haben. Ich verstehe, Sie sind in Eile. Und Sie entschuldigen es? Das kommt mir nicht zu, denn ich bin selber in Eile. Danke, auf Wiederhören, Monsieur Jacques. Auf Wiederhören, Herr Calvo, ergebenster Diener. Was ist das für eine Gautier-Stelle? Er behauptete, sie zu kennen, obwohl sie ungedruckt und nicht von Gautier, sondern von mir ist. Er hat einen sechsten Sinn. Wahrhaftig. Immer wieder braucht er das Wort Koffer. Woher weiß er, dass ich vor einem halbgepackten Koffer stehe? Beruhige dich, er weiß es nicht. Sie hatten einmal eine höhere Meinung von ihm. Du meinst eine niedrigere? Man weiß bei Diagrammen nicht, was oben und unten ist. Ich habe zum Beispiel den Verdacht, dass der liebe Gott sie umdreht. Oder meinst du, er hätte etwas bemerkt? Der liebe Gott. Sei nicht so albern, Jacques. Du musst die Koffer heute noch packen. In die Aufbewahrung Gare de Lyon. Herr Rubio, nicht wahr? Sie fahren nicht an die Riviera. Was soll das heißen? Verzeihen Sie, ich habe kein Recht, Sie zu fragen, aber ich bin schon so lange da. Danke, lieber Jacques, aber frag nicht. Ich glaube, Sie bleiben in Paris. Es kränkt mich, dass Sie mich nicht mehr haben wollen. Du musst fest dabei bleiben, dass ich an die Riviera fahre, hörst du? Natürlich, Herr Rubio. Ich brauche dich, ich brauche deine Verse. Du wirst jetzt hier allein in der Wohnung bleiben und Verse schreiben, hörst du? Ach. Es werden traurige Verse sein, Herr Rubio. Die Lustigen trösten mich nicht. Hey, Nikolas, nicht so schnell. Oh. Salinas, entschuldige, ich bin in Eile. Ich auch. Addieren wir unsere Eile und wir haben Zeit. Du kommst mir jetzt nicht davon. Wir können uns jederzeit sehen. Wir fürchten alle, dass du keinen Wert darauf legst. Jedenfalls bist du seit 14 Tagen unsichtbar. Ich bin selber erstaunt. Du fehlst uns bei der Diskussion. Es ist alles Ledern ohne dich. Ach, mein Gott, was rede ich da, als ob ich wüsste, dass du noch zu uns gehörst. Weißt du das nicht? Es gehen Gerüchte, Nikolas. Nikolas, sag es mir, ganz ehrlich. Was soll ich sagen? Wenn nichts daran wäre, müsstest du dich über dieses Gespräch wundern. Zu viel Konjunktiv, ich wundere mich. Ich auch. Zum Beispiel über deinen Schneider. Du musst einen erstklassigen Schneider haben. Soll ich dir die Adresse geben? Er heißt Calvo, nicht wahr? Legrange, 59, Rue de Rivoli. Nikolas, warum hast du es getan? Die Ellbogen waren durchgewetzt. Was berechtigt dich zu diesem Hohn? Hohn? Du bist der Sohn eines Rechtsanwalts, nicht wahr? Immer gesicherte Verhältnisse, das gibt dir das Recht zu moralischer Entrüstung. Ich denke an das Lager von Sägespänen, auf dem meine Mutter starb. Armut und Schmutz, das reimt sich gut, aber die Sprache, diese Hure, verbirgt es. Armut und Schmutz, das klingelt einem 20 Jahre im Ohr, bis man daran gewöhnt ist und sich bei den restlichen 30 nichts mehr denkt. Warum plagst du mich? Weil du ein Überläufer bist. Ich habe die Konsequenzen gezogen. Die Konsequenz des bequemen Lebens, des Verrats. Ich habe dich nicht um ein Gespräch gebeten. Warum beschimpfst du mich also? Nikolas, du kannst noch zurück, trotz allem. Oh, habt ihr das beschlossen in eurem Rat des Hochmuts? Danke. Heute ist Freitag, bis Montag um 12, ja. Eine angemessene Frist, ja. Und nach 12? Nichts. Furchtbar. Wir könnten eines Tages etwas sein. Das muss einkalkuliert werden. Einmal ohne Rechnung, Nikolas. Dort kommt mein Bus. Nikolas. Romantiker. Bei unserer alten Freundschaft, Nikolas. Ich werde es mir überlegen. Du bist also... Bis Montag. Auf jeden Fall bis Montag. Adieu, Mama. Adieu, Manuel. 7, 9, Bube, Ass und alles Herz. Es liegt nicht so schlecht, wie es im ersten Augenblick aussieht. Alles über den großen Weg. Dann? Pik-Dame. Der kleine Weg. Rosa. 20 Schritte von hier, lauter Karten, die Tränen bedeuten. Alles Abschied, ein ganzes Hotel voll. Hörst du den Fahrstuhl? Der junge Herr benutzt immer die Treppe. Und Abschied, der kürzeste Weg zu jemand. Manchmal. Haben Sie nicht bemerkt, wie liebevoll der junge Herr zu Ihnen war? Nie so wie in diesen Tagen. Fandest du? Ach, Rosa. Seine Verachtung gibt er mir als Gruß für seinen Vater mit. Er verachtet auch mich. Nein, er verachtet ihr Geld, ihre Kleider, ihre Hüte. Woraus bestehe ich sonst? Ich sage es Ihnen nicht. Aus Angst. Aus Angst bestehe ich. Angst fortzugehen, Angst. Angst anzukommen, Angst vor Paris, Angst vor London, vor London. Was sage ich in London? Nichts. Er weiß alles. Warum tat er nichts dagegen? Man muss länger mischen, bis die Karten so liegen, wie sie sich wohlfühlen. Dann verbergen sie nichts mehr, sind ganz wehrlos. Ach, du strengst mich an. Es ist wirklich nur für die Karten gemeint. Damals fühlten sie sich wohl, als du Trauer sagtest und Verlust. Sie müssen liegen wie damals. Nicht wahr? Er sagte nicht, dass wir uns nie mehr sehen würden. Kein Wort davon. Verlassen Sie sich auf die Karten. Schau hinaus, ob du ihn auf der Straße siehst, Rosa. Eben stieg jemand in ein Taxi. Er sah nicht hinauf. Ich sah nichts als eine Hand. Adieu, Mama. Heben Sie ab, Frau Rubio. Calvo? Ihre Anmeldung London, ich verbinde. Sekretariat Rubio? Hier Calvo. Guten Tag, Fräulein Pilar. Guten Tag, Fräulein... Hallo? Bitte? Herr Rubio Junior ohne Angabe der Adresse an die Riviera abgereist. Wann? Gestern. Mit welchem Zug? Mit dem Abendzug. Merkwürdig. Nach unseren Informationen befand sich Herr Rubio Junior noch vor einer Stunde in Paris. In Paris? Nach Ihren Informationen? Ich glaubte, ich sei Ihre Information. Sie genügte Herrn Rubio nicht und offenbar mit Recht. Diese Kritik steht Ihnen nicht zu. Wissen Sie das? Was Valera betrifft... Valera? Sie scheinen nicht zu wissen, dass er von Herrn Rubio engagiert worden ist. Womit haben Sie sich seit unserem Gespräch beschäftigt? Offenbar doch weder mit Herrn Rubio Junior noch mit Herrn Valera. Mit Ihnen, Fräulein Pilar. Mit mir? Es hat meine ganze Zeit gekostet. Und ich kenne Sie jetzt, als wären wir miteinander aufgewachsen. So? Dann erzählen Sie mir doch etwas über mich. Rotblondes Haar, graue Augen. Klingt nach Reisepass. Aber es stimmt, nicht wahr? Sehr nüchtern. Sollte ich Sie falsch eingeschätzt haben, verbergen Sie eine poetische Seele? Weiter. Gefällt es Ihnen? Für den Augenblick, aber ich warne Sie. Sie wissen nicht, was ich erwarte. Ich weiß es genau. Notfalls sogar eine Liaison. Erraten. Trotz meiner Hässlichkeit, die Sie bisher nicht erwähnt haben. Sie sehen das mit anderen Augen als ich. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Mund, Ihr kleiner, festgeschlossener Mund, alle Energie verliert. Davon zum Beispiel träume ich. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ich weiß, Sie hören mir nur aus Langeweile zu, immerhin. Sie hören zu. Und Sie betrachten das als einen großen Erfolg. Ach, das wäre übertrieben, aber ich habe Sie zuerst, entschuldigen Sie bitte, für einen Automaten gehalten. Und dieser Nimbus ist dahin? Wenn es ein Nimbus war. Und wissen Sie so genau, ob Sie nicht mit einem Automaten besser gefahren wären? Ich verlasse mich auf eine Spur von Wohlwollen in Ihrer Stimme. Eine akustische Täuschung, Herr Calvo. Ihre Stimme ist hinreißend, Fräulein Pilar. Und Ihre Verführungskünste sind von bemitleidenswerter Komik. Was bringt Sie so gegen mich auf? Bin ich Ihnen im Weg? Du lieb durch Gott. Sie sind ehrgeizig. Richtig, aber Sie überschätzen mich. Ich glaubte, Sie wären mir im Weg. Herr Rubio meinte, Sie würden alt. Er hat recht. Er wollte Sie entlassen. Nun, ich habe mich überzeugt, dass Sie keine Gefahr sind. Ich werde ein Wort für Sie einlegen. Irgendwo werden Sie schon noch zu brauchen sein. Sagten Sie noch etwas? Nein. Wollen Sie nicht wenigstens Danke sagen? Danke, Fräulein Pilar. Nein, Herr Wallerer, ganz ausgeschlossen. Sie können mich jetzt nicht im Stich lassen, eine Viertelstunde vor Geschäftsbeginn. Wo soll ich denn in der Halle einen neuen Kellner hin? Sie kommen für ein, zwei Abende ganz gut ohne mich aus. Ach, wo verdienen Sie mehr? Ich gehe in meinen alten Beruf zurück. Ach, was für ein Unsinn. Sie haben ein angeborenes Talent zum Kellner. Was brauchen Sie denn einen anderen Beruf? Alles Gute, Patron. Ach, gar nichts Gutes. Wer versteht denn bei mir Spanisch außer Ihnen? Ja, Patron, die Welt ist kurz vorm Untergang. Ja, ist sie auch. Ein letztes Wort, Herr Wallerer. Das letzte Wort heißt... 30% höherer Garantielohn. Heißt, leben Sie wohl. Ach, heißt, gehen Sie zum Teufel. Ach, gehen Sie doch zum Teufel, gehen Sie doch zum Teufel. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich es tue, Patron. Nicolas? Paulette? Entschuldige. Was, mein Herz? Heute Morgen sollte es der Abschied sein. Ich bin froh, dass wir es nicht eingehalten haben. Ich hätte dich nach London mit... Es bleibt, wie wir es gesagt haben. Ein Schnitt mit einem scharfen Messer. Punkt. Wir sehen uns nicht mehr. Ist das schon ein Widerspruch, wenn ich dich zum Metro bringe? Was hast du? Den jungen Rubio? Den habe ich hier nicht erwartet. Aber eher vielleicht dich. Sieht ganz gut aus, nicht wahr? Blass. Als wollte er dich zum zweiten Mal zum Duell fordern. Vergiss nicht, dass er jetzt der Sohn meines Chefs ist. Das behindert dich, aber nicht ihn. Bitte gib Acht. Herr Wahllehrer? Entschuldige mich einen Augenblick, Bullet. Und denk daran, dass dein Zug um 9:30 fährt. Sie verreisen? Oh, wie schade. Ich hätte mich gern ausführlich mit Ihnen unterhalten. Übrigens nennen Sie mich bitte nicht Rubio, ich habe diesen Namen abgelegt. Dubois bitte, Camille Dubois. Ziemlich gewöhnlich, wie? Ich wollte möglichst wenig auffallen. Ich habe deswegen auch das Viertel gewechselt. Habe jetzt ein Zimmer hier ganz in der Nähe. Ich muss mich hier einschränken. Einschränken? Nun ja, es ist natürlich nicht nur der Name. Man legt damit auch das andere ab. Elternhaus, Erbe, Einkünfte. Ich komme nicht so schnell mit. Ihnen verdanke ich, dass ich angefangen habe nachzudenken. Elternhaus, Erbe, Einkünfte? Vor allem die Toten, Herr Wallera, die Schuld. Wovon wollen Sie leben? Ich suche gerade etwas. Man sagte mir, die Straßenreinigung sucht junge Leute. Aber das ist vielleicht zu romantisch für einen gewesenen Millionär. Und ich möchte nicht pathetisch werden. Mussten Sie das tun? Im Augenblick fällt es mir noch schwer, es einfach zu sagen. Die Begeisterung, verstehen Sie? Aber stellen Sie sich vor, eines Tages wollte ich hierher kommen und Sie ohrfeigen. Auch das wäre vielleicht nicht falsch gewesen. Es beruhigt mich, dass Sie es komisch nehmen. Ich habe mich etwas geschämt deswegen. Ich hatte mir eine späte Stunde ausgedacht. Viele Gäste, wissen Sie? Nein, es ist zu albern. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, wie recht Sie hatten. Ja, Sie hatten recht, mir die Hand zu verweigern und mir diesen Brief zu schreiben. Wenn es Ihnen gleichgültig ist, welche Arbeit? Oh, ich wäre froh, wenn ich mir Ihre Freundschaft erwerben könnte. Ich verreise eben. Für lange? Ganz. Eine Stellung in London. Ach, schade. Ich hatte gehofft, Sie oft zu sehen. Es ist so, als ob man eben das gehen lernte. Vielleicht könnten Sie sich in meine Stelle einarbeiten, hier als Kellner. Aber ich verstehe doch nichts davon. Ich ließe die Teller fallen. Ach was, ungeschickter als ich zu Anfang war, können Sie auch nicht sein. Hey, Patron, mein Nachfolger ist da. Ja, lass mich in Frieden, ich brauche keinen Kellner. Sehen Sie? Ja, was denn dann? Na, jemanden, der Spanisch kann. Das kann er. Sie sprechen Spanisch? Meine Muttersprache. Da kommen Sie in mein Büro. Nichts Büro, er bekommt nicht weniger als ich. Da bin ich in den Halsabschneider, kommen Sie her. Dubois, Camille Dubois. Herr Dubois, also das Wichtigste ist mal, dass Sie die Speisekarte in Spanisch schreiben. Paulette, ich muss ein Taxi nehmen. Ein hübsches Gespräch, Nicolas, es hat mir gefallen. Fort, ehe er zurückkommt. Du kennst meine Umsicht, ein Taxi steht vor der Tür. Hab ein Auge auf ihn, Paulette. Keine Sorge, es wird ihm kein Haar gekrümmt, diesem Narren. Sag ihm, dass er recht hat. Sag ihm nicht, wo ich hingegangen bin. Die Wahrheit in homöopathischen Dosen, er erfährt es ja doch. Er muss bleiben, wie er ist, Paulette. Ich verspreche es dir. Und ich glaube auch fest, dass er ein ganzes Leben lang ein Narr sein wird. Fort, Nicolas. Geh, kein Abschied. Adieu, Paulette. Herr Ballinger. Ach, 2 Sekunden zu spät. Und es lag mir so viel daran, ihm zum Abschied die Hand zu geben. Alte Freunde, wie? Ich wünschte, es wäre so. Er sorgte sich um Sie, trug mir auf, Ihnen behilflich zu sein, wo es nur möglich ist. Ich bin ihm dankbar. Er ist ein großartiger Mensch. Ach ja. Und Ihnen auch, Fräulein... Paulette. Fräulein Paulette. Heute Abend haben Sie diese Tische. Ich heiße Camille, Camille Dubois. Aha. Gefällt Ihnen mein Name nicht? Es gibt schönere. Aber wer kann sich das aussuchen? Man muss ihn nehmen, wie er einem gegeben wurde. Lachen Sie nicht zu früh. Ihre Kollegen freuen sich über alles, was Sie falsch machen. Wieso liegen zum Beispiel keine Servietten auf Ihren Tischen? Gott sei Dank, dass Sie da sind, Paulette. Sie müssen anfangen. Wir brachten das Hörspiel Zinngeschrei von Günter Eich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Manuel Rubio, Richard Laufen, Calvo, Sekretär, Kurt Haas, Nicolas Valera, Journalist, Hans-Helmut Dicko, Salinas, Valeras Freund, Karl Renard, Jacques, ein Diener, Hans Mahnke, Konsul, Karl Box, Wirt, Alf Tamin, Frau Rubio, Ida Ehre, Rosa, Trude Tanda, Senorita Pardo, Elisabeth Höbert, die neue Sekretärin, Marianne Simon, Paulette, eine Tänzerin, Karin Schlemmer, Dienerin, Elisabeth Boots, Telefonistin, Irma Schwab. Musik, Rolf Unkel, Ton und Technik, Walter Siminski und Ingeborg Hasse. Regie, Otto Kurt. Das Stück entstammt der gemeinsamen Redaktion des Norddeutschen und des Süddeutschen Rundfunks. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahre 1955. Am kommenden Freitag hören Sie um die gleiche Zeit unsere Ursendung Zeit und Kartoffeln von Günter Eich.